So, das war Tapete und jetzt kommt Heike Hensel von der Kultur des Friedens. Ja, danke schön. Ich schicke einen Gruß von Gesellschaft Kultur des Friedens, die sich von Anfang an gegen das Cyber Valley ausgesprochen haben. Wir finden es skandalös, dass eigentlich Tübingen mit dieser jahrhundertealten Tradition von Geisteswissenschaften nun diese Universität an private Unternehmen der künstlichen Intelligenz verramscht und zum Fraße vorwirft. Ich kann nur sagen, Hegel, Hölderlin, Schelling und Bloch würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie die Entwicklung dieser Universitätspolitik und Stadtpolitik sehen würden. Und ausgerechnet diese Konzerne wie Amazon, die eigentlich für die heutige Krise stehen oder wo wir stehen, die weltweite Klimakrise, die weltweite soziale Krise mit absoluten ausbeuterischen Arbeitsbedingungen. Diese Unternehmen haben maßgeblich zu dieser Krise, zu diesen Krisen beigetragen. Und sie sollen ausgerechnet diejenigen sein, die jetzt diese Krisen lösen, zur Lösung beitragen. Hier wird doch der Bock zum Gärtner gemacht. Und wir müssen uns gegen diese weitere Privatisierung hier in Tübingen gemeinsam wenden. Amazon steht für ein zerstörerisches Wachstumsmodell. Wir wissen das, dass 70% der Produkte von Amazon, die bestellt werden und zurückgeschickt werden, vernichtet werden. Das ist ein Wahnsinn von Geschäftsmodell, dem wir hier die rote Karte zeigen müssen. Und hier geht es um viel, ob Amazon in Tübingen landen wird oder nicht. Es geht nämlich um die Frage, wie wollen wir in Zukunft wirtschaften und leben? Es geht viel mehr über Amazon hinaus. Und der zweite Punkt ist, dass Amazon, da wurde schon darüber berichtet, viel im militärischen Bereich zu tun hat, bewirbt sich auch jetzt für einen 10-Milliarden-Auftrag beim Pentagon. Es sind nur noch zwei Anbieter, die da im Rennen sind. Und wir wissen, dass auch Professoren des Max-Planck-Instituts wie Schöllkopf und andere auf der Amazon-Paylist stehen. Das ist bekannt. Wie unabhängig sind denn diese Professoren in der Bewertung der eigenen wissenschaftlichen Arbeit? Diese Frage muss man doch stellen. Und ein Ethikbeirat hat doch überhaupt gar keinen effektiven, verbindlichen Einfluss letztendlich über die Verwendung von Grundlagenforschung. Und darum geht es ja. Darum geht es, dass niemand hier die Handhabe hat, wie am Ende die Ergebnisse dieser umfassenden Forschung verwendet werden. Und dass der Bedarf im militärischen Bereich extrem hoch ist, wissen wir. Auch von Seiten der Bundeswehr, die ja mittlerweile seit 2011 eine Cyberstrategie entworfen hat, ein Cyberabwehrzentrum aufgebaut hat und ein Cybersicherheitsrat aufgebaut hat. Hier wird massiv geforscht und die Bundeswehr selber ist extrem interessiert an Fachleuten, an genau dieser Cyber-Schnittstelle, hat dafür ja einen neuen Cyber-Hub eingerichtet, um Start-up-Unternehmen im zivil-militärischen Bereich zu gründen, Wissen abzugreifen und die Militarisierung auch im Internet voranzutreiben. Das ist eine Politik, die wir ablehnen und es kann uns niemand erzählen und erklären, dass mit einem Ethikbeirat diese Entwicklung in irgendeiner Weise gestoppt würde. Wenn man es ernst meinen würde, auf die zivile Forschung wirklich zu drängen, dann müsste es gesetzlich festgelegt werden, es müsste in den Verträgen Zivilklauseln festgeschrieben werden, verbindlich, die keinerlei militärische Verwendung ermöglichen. Generell, aber wer hat denn bisher eine landesweite Zivilklausel zum Beispiel verhindert? Es war Theresia Bauer, die grüne Bildungsministerin, die jetzt sich für diesen Ethikbeirat stark gemacht hat und ihn auch noch selbst ausgewählt hat. Also, die Gefahr ist viel zu groß, dass wir von Tübingen aus zu einer Militarisierung der Wissenschaften, des Netzes beitragen und dass wir hier einem Wirtschafts- und Wachstumsmodell Vorschub leisten, das nie Antworten gibt auf die großen, großen drängenden Fragen der Klima- und Sozialkrise weltweit. Und deswegen müssen wir den Widerstand gegen Cyberwelt ausbauen. Danke.